Das UNO-Sekretariat beantwortete den Brief der Teilnehmer der gemeinsamen Konferenz der Regierung, Parteien und Organisationen der TVRK vom 9. Juni 2016. In Zusammenhang damit richtete der ständige Vertreter der TVRK in der UNO am 8. Juli an den Stellvertreter des UNO-Generalsekretärs einen Brief. Im Brief wurde hervorgehoben, in Bezug auf den Frieden, die Sicherheit und die Wiedervereinigung der koreanischen Halbinsel hatte die UNO auf ihrer 30. Frühversammlung im Jahr 1975, auf ihrer 55. Frühversammlung im Jahr 2000 und auf ihrer 62. Frühversammlung im Jahr 2007 Resolutionen verabschiedet. Diese Resolutionen beinhalten wichtige Punkte wie die Auflösung des Kommandos der UNO-Truppen in Südkorea, der Abzug der ausländischen Streitkräfte aus Südkorea, die Ersetzung des koreanischen Waffenstillstandsabkommens durch ein Friedensabkommen und die Unterstützung und Erfüllung der gemeinsamen Nord-Süd-Erklärung vom 15. Juni und der Deklaration vom 4. Oktober. Doch die Resolutionen, die die Vereinbarungen zwischen Nord- und Südkoreas und den gemeinsamen Willen der Völkergemeinschaft widerspiegeln, werden leider bis heute infolge der feindseligen TVRK-Politik der USA und ihrer Stürmmanöver gar nicht erfüllt. Die TVRK wünscht, dass das UNO-Sekretariat dazu aktiv beitragen wird, die USA, Hauptverantwortliche für die Verhinderung der Lösung der Frage über den Frieden und die Wiedervereinigung der koreanischen Halbinsel, zum Verzicht auf ihre feindselige Politik gegenüber der TVRK zu zwingen und die Resolutionen der UNO-Vollversammlungen, die den gemeinsamen Willen von Nord- und Südkoreas und der Völkergemeinschaft widerspiegeln, zu erfüllen.